Hallo! Wer hätte sich gedacht, dass 13 Videos in dieser Serie jetzt schon sind? Das ist der 13. Und immer noch sind wir nicht am Ende. Das hätte ich mir selbst nicht gedacht, als ich die Serie begonnen habe. 13, das heißt, das sind ja schon knapp eine Viertelstunde. Das sind schon viele Stunden hier. Machen wir dennoch weiter. Und jetzt kommt noch ein anderer Punkt, wie Christus uns vergeben hat. Und das ist auch etwas sehr Interessantes. Ich muss da hier schnell was ausbessern in meiner Unterlagen. Da habe ich ein falsches Wort geschrieben, damit ich hier keinen Fehler mache. Okay, das ist etwas ganz, ganz Geniales. Und zwar, das ist der Punkt E. A, B, C, D, E. Jetzt haben wir schon 5 Arten und Weisen oder 5 Schritte gesehen, genau wie Christus uns vergeben hat. Und der nächste, das ist ein Punkt, den wir uns wirklich gut ergreifen sollten, in unser Herz schreiben sollten. Ich glaube, wir haben die anderen ja gar nicht A, B, C, D, E genannt, oder? Doch, A, B, C, doch. Und jetzt kommt der Punkt E. Schau dir das an. Er selbst, das heißt Jesus, der uns vergeben hat, er selbst ist unser Fürsprecher. Was heißt das? Wenn die Bibel sagt, dass wir genau so vergeben sollen, wie Christus uns vergeben hat, und wenn Christus jetzt unser Fürsprecher ist, wenn wir angeklagt werden vom Teufel oder von anderen, dann heißt das, wir müssen zu einem Punkt kommen, wo wir lernen, so zu vergeben, dass wir nicht der Verkläger der anderen werden, sondern der Fürsprecher. Schaut euch diesen Bibelvers an, und da gibt es jetzt, kann ich mir vorstellen, von vielen Leuten Einwände und aber wenn und wie und wo. Das kannst du dir mal selbst ausdiskutieren, ausmachen mit der Bibel. Ich habe dir den Vers klar gezeigt, wie Christus uns vergeben hat. So müssen wir auch vergeben, das ist klipp und klar geschrieben, auch im Urtext im Griechischen so. Und die Bibel zeigt uns, er hat uns vergeben, wie indem er selbst jetzt der Fürsprecher ist. Schau dir diesen Bibelvers an. 1. Johannes 2, Vers 1 und Vers 2, korrekt. 1. Johannes 2, Vers 1 und Vers 2. Schau, was die Bibel hier sagt. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Stell dir mal vor, derjenige, gegen den wir gesündigt haben, derjenige, der hat uns so vergeben, der hat uns so freigesetzt von unserer Schuld durch sein Opfer, nicht durch unser Opfer. Wir mussten kein Opfer bringen, damit er uns vergeben hat. Wir mussten nichts einsehen, wir mussten nicht die Initiative ergreifen, wir brauchten es uns nicht verdienen, es war ein reiner Akt der Barmherzigkeit. Er, derjenige selbst, hat die Initiative ergriffen, gab uns einen Akt der Barmherzigkeit. Er gedenkt nicht mehr an unsere Sünden, er hat seine Erinnerung ausgetauscht und er definiert uns jetzt als Gerechte und nicht als Sünder. Und jetzt ist er noch derjenige, der, wenn andere uns verklagen, tritt er für uns ein. Aber Rainer, das ist doch absurd. Wie kann man nur? Und weißt du, zu mir hat jemand mal gesagt, vor nicht zu langer Zeit, Rainer, die Art und Weise, wie du lebst, du ermutigst die andere dann, dass sie gegen dich sündigen. Und ich habe zu dieser Person gesagt, hör zu, wenn jemand sündigen will, dann brauchst du den nicht ermutigen. Das sündigt ohnehin. Und es ist nicht meine Aufgabe, was andere tun mit meiner Gnade. Es ist nicht meine Aufgabe, was andere tun mit meiner Güte, mit meiner Freundlichkeit, mit meiner Liebe, mit meiner Vergebung. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, so zu vergeben, wie Jesus Christus mir vergeben hat. Der Rest ist die Aufgabe der anderen. Ob diese Leute diese Vergebung annehmen oder ob sie sie ablehnen, das ist nicht in meiner Verantwortung. Und stell dir mal vor, die Bibel sagt klipp und klar, dass der Verkläger der Brüder ist der Teufel, der sie anklagt Tag und Nacht. Ich habe mal gehört, ich denke, Rick Joyner war es, der es gesagt hat. Es gibt zwei Dienste vor dem Thron Gott. Der eine Dienst ist der Verkläger der Brüder und der andere Dienst ist der Fürbitter der Brüder. Jesus ist der Fürbitter, der Fürsprecher, der Teufel ist der Verkläger. Stell dir vor, wie wäre es, wenn wir so vergeben würden, dass wir unsere Brüder nicht mehr verklagen, sondern dass wir jetzt zu den Fürsprechern unserer Brüder werden. Und dann hat diese Person auch zu mir gesagt, aber Reinhard, du ermutigst diese Leute ja dann, immer wieder dieselben Sünden dir gegenüber zu begehen. Dazu erstens, die Liebe versagt nie. Erstens, es ist nicht meine Aufgabe, was Leute tun mit der Liebe, die ich ihnen gegenüber gebe. Zweitens, ich sage ja nicht, dass ich Leuten, die mich jetzt übervorteilt haben, die Dinge getan haben, die sie nicht tun sollten. Ich bin ja auch ein Verwalter meines Lebens. Ich sage nicht, dass ich diesen Leuten vertraue. Aber ich werde nicht einer sein, der diese Leute jetzt verklagt. Wo ich euch habe erzählt, dass ich wirklich vergeben musste, jetzt vor einigen Tagen, wo mir wirklich etwas angetan wurde, das wie ein tiefer Schmerz in mein Herz war, wo dieser Zorn momentan hochkam, ich sofort vergeben habe, damit ich nicht die Sonne untergehen lasse über meinem Zorn und damit sündige. Und dann musste ich auch das Problem lösen. Denn da war ja eine gewisse Zusammenarbeit da und diese Zusammenarbeit, die kann ich ja nicht weiterführen, denn wenn ich diese Zusammenarbeit weiterführe, dann mache ich ja Folgendes, dass ich nicht ein guter Verwalter bin und dass diese Person, was weiß ich noch, alles nehmen konnte von den Dingen, die ja dem Herrn gehören und nicht mir. Ich bin ja ein Verwalter von allen. Ich mache mir nie Sorgen, wenn Leute irgendetwas stehlen. Ich habe das vor vielen Jahren gelernt mit Jesus selbst und Judas. Jesus machte Judas nämlich, von dem er wusste, dass er stiehlt, zum Kassier, weil Jesus keine Angst hat, was der Feind ihm alles nehmen konnte, weil die Versorgung Gottes größer ist. Also von dem habe ich nie die Not gesehen, dass ich, wenn jemand etwas von mir genommen hat, dass ich das zurückfordern muss. Aber ich bin mir bewusst, ich bin ein guter Verwalter. Und als guter Verwalter muss ich da im Schritte setzen, zu sagen, ich kann dir nicht vertrauen, denn ich weiß ja nicht, ob, wenn ich dir weiterhin vertraue, was du da machst. Von dem her muss ich ein guter Verwalter sein. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt der Ankläger bin. Im Gegenteil, Leute um mich herum, die wollten ganz genau wissen, was da geschehen ist. Ich habe es diesen Leuten nicht gesagt. Ich bin ein Fürsprecher dieser Person. Das heißt, ich habe vergeben, daher besteht keine Sünde mehr, die diese Person mir gegenüber hat. Losgelassen, vergeben, weggeschickt und jetzt spreche ich Gutes über diese Person. Und damit tun sie viele Christen so schwer. Wie kannst du das Schlechte, was jemand getan hat, gutheißen? Das sage ich hier nicht. Nur was wir tun müssen, endlich lernen zu trennen von Handlungen und Person. Ich sage niemand, dass das, was diese Person getan hat, gut ist. Was ich sage ist, ich bin ein Fürsprecher dieser Person. Ich werde liebevoll sprechen über diese Person. Ich werde Worte der Gnade aussprechen über diese Person. Ich werde Worte aussprechen, die diese Person aufbauen. Ich hoffe, dass diese Person auch erkennt und einsieht und versteht, dass diese Sünde Umkehr verlangt. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, mich jetzt entscheiden zu müssen, bin ich Verkläger oder bin ich Fürsprecher? Und genau hier tun sich viele Christen schwer. Sie wollen vergeben, sie sagen, ich muss vergeben, bleiben aber auch dann der Verkläger derer, von denen sie sagen, dass sie ihnen vergeben haben. Stell dir vor, Christus würde dir so vergeben. Stell dir vor, Christus würde dir vergeben, indem er sagt, okay, ich vergebe dir, aber nach wie vor klage ich dich an. Anklage kommt vom Teufel. Fürsprache kommt vom Herrn. Ich denke, es war Martin Luther, der gesagt hat, jeder, der seinen Bruder kritisiert, der gibt seine Zunge dem Teufel. Und jeder, der Kritik gegen seinen Bruder hört, der gibt sein Ohr dem Teufel. Und Der nächste Punkt, wie Jesus uns vergeben hat, und das ist schon der vorletzte. Der vorletzte Punkt, wie Christus vergeben hat, damit wir auch genauso vergeben können, wie er uns vergeben hat, ist auch ein wichtiger Punkt. Und weißt du was? Soeben dachte ich mir, ich mache jetzt diesen nächsten Punkt, aber da es der vorletzte Punkt ist, werde ich diesen Punkt für den nächsten Video machen. Dieser ist etwas kürzer, dieses Video, und das ist völlig okay so. Und beim nächsten Video machen wir die letzten zwei Punkte, genau wie Christus uns vergeben hat. Und dann kommen wir noch zu einigen anderen wichtigen Punkten, die für mich sehr wichtig geworden sind, betreffend dem Thema der Vergebung. Meine lieben Freunde, klickt das Like, wenn ihr diese Videos möchtet. Vor allem teilt sie mit anderen Leuten. Nicht damit ich viele Leute habe, die diese Videos angesehen haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute meine Videos ansehen. Ich schaue nicht auf meinen eigenen YouTube-Kanal. Davon profitiere ich weder noch lebe ich, davon besser noch habe ich irgendwelche innere Genugtuung, dass ich sagen kann, so viele Leute schauen meine Videos an. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele Leute wir auf unserem Kanal haben eingeschrieben. All diese Dinge, mit denen befasse ich mich nicht. Ich befasse mich damit, das zu tun, was der Herr mir aufgetragen hat, sein Wort über diese Kanäle zu verbreiten. Denn das habe ich nur getan im Gehorsam ihm gegenüber. Aber da ich eben ein Verlangen habe, dass diese Botschaft unter den Leuten kommt, damit Christen diese Dinge in die Praxis umsetzen, damit Jesus verherrlicht wird, damit er großartig wird und sein Name auf dieser ganzen Welt groß gemacht ist. Das ist mein Motiv. Darum teilt diese Videos mit anderen, damit sie lernen können, in Vergebung zu leben, und tragt euch ein, schreibt euch ein in unseren YouTube-Kanal, dann bekommt ihr immer die Meldungen, wenn wir neue Videos in den YouTube setzen. Und ich weiß nicht, ob alle das von euch wissen, wir haben auch einen Telegram-Kanal, wo wir tägliche deutsche Andachten völlig umsonst und gratis zur Verfügung stellen. Die sind so zwischen 7 und 9 Minuten. Jeden Tag gibt es da tägliche Andachten auch auf Deutsch. Herzlichsten Dank, meine lieben Freunde. Ich bin so dankbar, dass ich euch dienen darf. Und gleich geht's weiter. Es ist ein großer Unterschied, ob wir in Versöhnung leben, ob wir versöhnt sind oder ob wir Versöhnung angeboten haben. Schau mal, was die Bibel sagt in Römer Kapitel 5 und Vers 1. Römer. Hallo, hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid, und immer wieder kommen Fragen in uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen, wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt, wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche 2 30-minütigen spezielle Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brasilien Kids Care, ein wunderbarer Verein, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderheime hier in Brasilien. Eine Schule des Prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch, ähnlich auch in Europa. Unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind. Und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt, einfach diesen Link klicken und dort kommt ihr direkt hin zu der Seite, wo ihr einfach alle Informationen habt, was wir alles noch auf Deutsch zur Verfügung haben für euch. Ganz herzlichen Dank. Unser größtes Anliegen ist es, die Güte Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten und ein Segen zu sein für so viele Menschen. Herzlichen Dank.